Hallo zusammen, heute möchte ich euch von einem wunderbaren Künstler erzählen, Hanam Sobirov. In den letzten 3 Jahren ist er sehr populär geworden, indem er klassische Musik auf eine völlig neue Weise interpretiert. Das Besondere an ihm ist die Kombination aus klassischen Instrumenten, Humor und einer gewissen Leichtigkeit. In seinem Musikvideo zeigt er oft das Leben auf dem Land und seinen Look mit langen Haaren und einem markanten Schnurrbart verleiht seine Musik eine einzigartige Ausstrahlung. Sein Stil kommt bei Teenager genauso gut an wie bei Erwachsenen. Hanam Sobirov verbindet klassische Instrumente und Melodien auf eine überraschend humorvolle und entspannte Weise, was seine Auftritte wirklich einzigartig macht. Seine langen Haare und der Schnurrbart fügen eine humorvolle Note hinzu. Während die Szenen in seinen Videos, die oft ländliche Landschaften und Jugendliche zeigen, seine Musik zugänglich und verständlich für Menschen jeden Alters machen. Gönadırlar gülledi bağ buldu dağlarına ilendi kongüller çağ buldu bir nefşetirip bir ayı eşule eytip bir ayı şu kız yüreğimge dağ buldu.